Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Heute geht es um die Folge Regeln versus Grenzen und das war in vielerlei Hinsicht eine besondere Folge, nicht nur weil das die erste Folge mit Jingle war, sondern auch weil das die Folge war, eine der Folgen war, die mich am meisten geprägt haben. Ich glaube, wir haben auf keine Folge so viel Bezug genommen wie auf diese im Lauf des weiteren Podcasts. Und vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was diese Folge mit euch gemacht hat. Ich finde es nämlich ganz spannend zu sehen, dass der Gedanke an sich, nämlich besser in einer Beziehung für sich selbst Grenzen festzulegen, als alles regeln zu wollen mit starren Regeln, die meistens ja sowieso nicht dauerhaft funktionieren, dass das ein guter Gedanke ist, aber letztendlich, wenn man ihn zu Ende denkt, dazu führt, dass eine Beziehung sehr ich-bezogen werden kann. Und ich glaube, da komme ich noch mit Beispielen drauf im Laufe dieser Folge. Da gibt es nämlich eine ganze Menge zu kritisieren. Aber vielleicht hören wir erst mal rein. Wir sind jetzt zusammen, dann ist damit normalerweise eine monogame Beziehung gemeint. Und da gehen einige Regeln mit einher. Zum Beispiel, dass es ziemlich unmöglich ist zu sagen, ich würde gerne mit unserem Freund Tom schlafen. Ich würde diese Annahme gerne mal in Frage stellen, denn nicht wenige Beziehungen, die ich kenne, haben ihr Beziehungsmodell explizit ausgemacht, also auch monogame Beziehungen. Und die können durchaus darüber sprechen, wen sie attraktiv finden und mit wem sie gerne schlafen würden. Also ich glaube, diese Pauschalisierung trifft nicht mehr so ganz zu. Dass wenn man gesagt bekommt von seinem Partner oder seiner Partnerin, ich liebe dich, dass man auch sagen muss eigentlich schon, ich dich auch, weil sonst direkt wieder irgendwie angenommen wird, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Auch das würde ich in Zweifel ziehen. Das ist wieder so eine Pauschalisierung. Ich kenne nämlich nicht wenige, auch monogame Zweierbeziehungen, die durchaus darüber gesprochen haben, wann sie ich liebe dich sagen und wann sie es erwidern und wann nicht. Vielleicht lebe ich immer noch in der Bubble, das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass Jeannie und ich sehr viel diese Stereotype romantische Zweierbeziehungen als Beispiel hergenommen haben, um uns da möglichst stark abgrenzen zu können. Und ich glaube, dass das in vielen Fällen gar nicht zutrifft, dass die meisten romantischen Zweierbeziehungen gar nicht so doof und naiv und alles in allem einfach unlogisch sind, wie wir das gerne hätten. Wir haben das nur gebraucht, um uns da möglichst viel abgrenzen zu können und um uns möglichst viel sagen zu können, ja, wir machen es aber besser. Weil jetzt habe ich auch unterschiedliche Schlafzimmer mit Jeannie und ich könnte mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Getrennte Schlafzimmer sind auch so ein Ding, das sich so ein bisschen durch meine Lebens- und Liebesgeschichte zieht, zumindest in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Mir war es immer wichtig, auch einen Ausweichraum zu haben, also auch etwas, was wirklich mein eigenes Zimmer ist, aber das muss nicht unbedingt ein Schlafzimmer sein, habe ich gemerkt. Also es ist nicht so, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, ein gemeinsames Schlafzimmer zu haben. Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich in einer Partnerschaft bin. Ich hätte aber trotzdem gerne einen Raum für mich und das kann zum Beispiel auch ein Arbeitszimmer sein. Da kann ja eine Couch drin stehen und man kann ja dann da drin schlafen, aber es muss nicht mehr auf zwei getrennte Schlafzimmer hinauslaufen. Und der andere Punkt, den hatte ich auch in meiner vorletzten Beziehung schon so angesprochen, also vor Jeannie schon, dass ich das Gefühl hatte, es ist besser, wenn man sich fragt, wenn man beieinander schlafen will und nicht, wenn man sich fragt, wenn man mal alleine schlafen will. Ganz einfach, weil ich dachte, dann wird es nicht zur Selbstverständlichkeit, zusammen in einem Bett zu schlafen, sondern dann ist es was Besonderes. Aber im Endeffekt wurde es dann doch zur Selbstverständlichkeit und man hat sich immer gefragt, wenn man alleine schlafen wollte. Und das war in beiden Beziehungen total in Ordnung, weil sowohl ich als auch die andere Person wollten einfach hin und wieder mal alleine schlafen, haben das gesagt und dann hat man gesagt, okay, machen wir so. Oder oh, heute hätte ich aber gerne Lust, bei dir in deinem Bett zu schlafen oder wollen wir nicht heute bei mir schlafen? Hat man so ein bisschen verhandelt. Und dann war das okay. Also ich glaube, das geht auch dann, wenn man ein gemeinsames Schlafzimmer hat und ich mal Lust habe, alleine zu schlafen und ins Arbeitszimmer gehe. Genau, richtig, ja. Und mal ganz weg von romantischen oder emotionalen Beziehungen. Ich frage Kollegen auch nicht, ob sie Analsex praktizieren. Oder ich gebe meinem Busfahrer kein Trinkgeld. Oder ich umarme Kunden nicht oder sowas. Das sind alles so Regeln, die nie ausgesprochen worden sind. Und ich wette, dass die meisten unserer ZuhörerInnen sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben, warum sie dem Busfahrer oder der Busfahrerin kein Trinkgeld geben. Aber wir haben das so gelernt und diese Regeln wurden nie ausgesprochen. Und deswegen, entweder man weiß sie und vor allem für Leute, die nicht schon immer hier wohnen, oder von Geburt an hier wohnen und von woanders herkommen, ist es total schwierig, solche Alltagsregeln quasi zu befolgen, weil die nirgendwo aufgeschrieben sind oder nie kommuniziert wurden. Und so ähnlich ist es in Beziehungen ja auch. Ich glaube, das ist eine der klügsten Sachen, die ich je gesagt habe. Und ich möchte das gar nicht groß kommentieren, ich möchte das nur so stehen lassen. Also das ist cool, ja. Stimmt alles, was ich da gesagt habe. Mir kommt da immer sofort in den Kopf, dass Regeln irgendwas mit Verboten zu tun haben. Also Regeln zum Beispiel im Sinne von Gesetze sind ja meistens Verbote, manchmal Gebote, aber meistens Verbote, dass ich irgendetwas nicht tun darf. Und dass sie quasi aus Angst heraus getroffen werden, dass jemand etwas tut. Also zum Beispiel, ich darf nicht stehlen, weil es sonst alle stehlen würden. Das ist ein bisschen eine holprige Argumentation und nur eine Seite der Medaille, denn die Regel oder das Gesetz, dass ich nicht stehlen darf, ist ja nicht aus der Angst heraus getroffen, dass es sonst alle tun würden, sondern aus einer ethischen Grundhaltung, nämlich dass es sowas wie Eigentum gibt, aber das würde jetzt zu weit gehen. Aber auf der anderen Seite müssen Regeln nicht aus Angst getroffen werden, sondern können auch aus Erfahrung getroffen werden. Und da wird es spannend für Beziehungen oder im speziellen Fall für Partnerschaften und für Polyamorie, denn wenn ich merke, mein Partner oder meine Partnerin macht etwas Bestimmtes, zum Beispiel schläft in meiner Wohnung oder in meinem Bett mit jemand anderem und mir geht das dabei nicht gut. Dann kann ich eine Regel aufstellen oder können wir zusammen eine Regel aufstellen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es mir damit nicht gut geht. Und das kann durchaus legitim sein. Also es muss nicht unbedingt eine Angst sein. Genau, und im Grunde ist es ja so, dass Regeln eigentlich befolgt werden, wenn man sie befolgen möchte. Regeln werden nur dann befolgt, wenn sie befolgt werden wollen, ist auch sowas, was ich oder wir aus More Than Two haben. Dieser Gedanke kommt nicht von uns. Wir haben den damals immer irgendwo aufgeschnappt und fanden ihn gut und haben ihn da weiterverbreitet. Aber es ist auch nur die halbe Wahrheit. Dass dieser Satz, Regeln werden genau dann befolgt, wenn sie befolgt werden wollen, lässt sich nicht so pauschalisieren, denn Regeln können auch ein moralisches Gerüst bilden. Wenn ich in einer Gesellschaft zum Beispiel bin oder in einer Gesellschaft aufwachse, in der es bestimmte Gesetze gibt, also Regeln, dann werde ich meine Moral daran orientieren. Manche mehr, manche weniger, aber es hängt auch davon ab, welche Gesetze in welchem Teil der Erde zum Beispiel gelten. Also in anderen Erdteilen gibt es eine andere Moral, weil es andere Gesetze gibt und weil es andere Gesetze gibt, gibt es eine andere Moral. Also das bedingt sich immer gegenseitig und so ähnlich kann es für Beziehungen auch sein. Wenn ich sage, ich möchte meine Beziehung in einer bestimmten Art und Weise gestalten, dann können Regeln dabei helfen. Regeln können auch ein Instrument sein zur Gestaltung einer Beziehung. Der macht ein Beispiel mit Mungos Muschelrestaurant. Das heißt, dass zwei Partner oder ein Mann und eine Frau, Alice und Bob nennt er sie, eine Primärbeziehung haben. Und Alice Bob verbietet mit Eve in ein bestimmtes Restaurant zu gehen. Und weil es Alice's Restaurant ist oder weil das Alice's Sache ist, die sie mit Bob gerne exklusiv haben möchte. Und was Bob dann macht, ist, er geht mit Eve in das Restaurant, holt sich was zu essen und isst es auf der Terrasse. Das wäre ein Beispiel für eine Regel, die dann befolgt wird, wenn sie befolgt werden möchte, also von Bob in diesem Fall, aber die auch umgehbar ist. Da zitiere ich mal wieder Franklin Vo. Ich verlinke euch den ganzen Artikel auch nochmal unten in den Shownotes. Aber mir ist es wichtig, bei diesem Beispiel mit dem Muschelrestaurant auf ein was hinzuweisen, nämlich, dass wenn eine Person das macht, also wenn sie die Regel so als leere Hülle sieht und nicht das, was dahinter steht, nämlich, dass Alice in dem Fall nicht möchte, dass Bob mit jemand anderem etwas teilt, was die beiden teilen, und Bob sich quasi darüber hinwegsetzt, wissentlich darüber hinwegsetzt, und unwissentlich wäre es ja was anderes, aber wissentlich darüber hinwegsetzt, dann ist das Problem nicht die Regel, sondern dann ist das Problem ein Missverständnis in der Kommunikation oder ein Missverhalten in der Kommunikation, und daran sollte gearbeitet werden. Die Regel ist dann nur der Ausdruck davon. Ja, mir fällt gerade noch auf, dass eine Regel, die, wenn Beziehungen geöffnet werden, häufig genannt wird, ist, sich nicht zu verlieben. Die Frage ist nur, ob diese Regel überhaupt so sinnvoll ist, weil wie soll das gehen? Auch da hat sich mittlerweile meine Einstellung zu ein bisschen geändert. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass es total schwierig ist und manchmal sehr gemein, eine Regel aufzustellen, sich nicht zu verlieben, weil manchmal fühlt es sich gut an und ich möchte das unbedingt, aber ich darf es nicht. Aber Verlieben ist selten, zumindest bei mir, ist selten so ein von einem auf den anderen Moment bin ich schlagartig total verliebt, sondern es ist so ein Prozess. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, da bahnt sich gerade was an, dann ist diese Regel wahrscheinlich eher dafür da, zu sagen, ich möchte oder ich muss, vielleicht beides sogar, ich muss mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber sprechen, wie wir da jetzt weitermachen. Ich kann mich nicht oder sollte mich nicht oder, wenn man die Regeln nimmt, darf mich nicht, da einfach reinstürzen. Genau richtig, weil die Regeln, die ein Paar, das seine oder ihre Beziehung öffnet, die sind ja eigentlich vorher ausgehandelt zwischen dem Paar und nicht mit der dritten Person, weil es die zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gab und die Regeln dann auch nicht neu verhandelt wurden. Sowas wie das Beispiel mit Mungos Muschelrestaurant vorhin, da wusste Eve ja auch gar nichts davon, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr die Freiheit hat, mit Bob in dieses Restaurant zu gehen, und das hat sie gar nicht mit entschieden. Ja, das stimmt und das kann man auch kritisieren, allerdings folgt daraus nicht, dass alle Regeln scheiße sind. Denn wenn wir uns mal anschauen, wenn ich zum Beispiel zu einem Unternehmen gehe, dann gibt's da Regeln und Prozesse, die ich erstmal einzuhalten habe. Aber je länger ich dabei bin und je mehr ich vielleicht mich da einbringe, desto mehr kann ich vielleicht auch diese Regeln und Prozesse mitbestimmen. Zum Beispiel auch über einen Betriebsrat oder so ab einer bestimmten Größe. Und im Endeffekt ist es in Beziehungen ja genauso. Wenn ich jemanden kennenlerne, der oder die in meine Beziehung reinkommt, dann gibt es erstmal diese Regeln, wenn wir Regeln ausgemacht haben. Dann gibt es erstmal diese Regeln und da müssen sich alle dran halten. Aber wenn diese Beziehung enger wird und länger wird, dann bringen sich irgendwann vielleicht auch die anderen Menschen, also in dem Fall meine Affäre oder mein Date, damit ein. Und im Endeffekt können Regeln auch so entstehen oder auch so geändert werden. Aber es kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie am Anfang erstmal da sind. Und das Argument, das ich dann oft höre, ist, dass es respektvoll ist, sich an die Regeln anzupassen, wenn man in eine Beziehung hineinkommt. Aber das ist so fadenscheinig, weil meistens kommt man ja nicht in diese Beziehung hinein, sondern man lernt ja einen der beiden Partner kennen. Und von dem an ist erstmal alles, mit dem ist erstmal alles auf Null gesetzt quasi. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich komisch, dass ich das so gesagt habe, weil es ist nicht alles auf Null gesetzt. Ich lerne ja niemanden in einem luftleeren Raum kennen, sondern die Person hat ja schon eine Beziehung. Und ein vermutlich, wenn es eine Primärbeziehung ist, großer Teil seines oder ihres Lebens spielt sich in dieser Beziehung ab. Also ich kann die Person nicht ohne diese Beziehung kennenlernen. Natürlich ist es ein eigener Mensch, aber gleichzeitig ist es auch ein Mensch in einer Beziehung. Und wie sehr welcher Anteil überwiegt, das ist ganz unterschiedlich von Beziehung zu Beziehung. Aber ich muss davon ausgehen, dass wenn ich jemanden in einer Beziehung kennenlerne, dass ich nicht diesen Menschen isoliert kennenlerne, sondern diesen Menschen in der Beziehung. Ja, und das schafft ja auch irgendwie Misstrauen, also von der dritten Person, weil die ist dem Ganzen ja völlig hilflos ausgesetzt im Grunde. Also die wird zu so einem Spielball von einer Zweierbeziehung eigentlich und hat eigentlich keine andere Wahl, als da mitzumachen oder halt nicht. Und das ist leider ganz großer Quatsch, denn damit spricht man ja allen beteiligten Menschen eine Eigenverantwortung ab, zu sagen, okay, ich muss in dieser Beziehung den Regeln folgen und bin denen ausgeliefert, wenn ich diese andere Person daten möchte, impliziert ja, dass diese andere Person nicht bereit ist, irgendwas zu verändern in ihrem Leben. Aber eine Beziehung besteht ja auch aus gegenseitiger Rücksichtnahme, gegenseitigem Respekt und vielleicht auch aufeinander einlassen. Das heißt, wenn sich eine neue Beziehung anbahnt, dann muss man immer über die Sachen verhandeln und da gehören auch Regeln dazu, die man vielleicht aufgestellt hat. Mit diesem Satz, mit dem man ist der Beziehung dann hilflos ausgeliefert, spricht man der dritten Person ja jegliche Art von Eigenverantwortung ab. Wenn ich sage, Regeln sind du-basiert, dann sind Grenzen ich-basiert. Also Grenzen werden aus Erfahrungen getroffen statt aus Angst. Also wenn ich eine Regel aufstelle, dann will ich, dass ich irgendwie mich nicht in einer bestimmten Art und Weise fühle. Und wenn ich eine Grenze aufstelle, dann ist es meistens so, dass ich sage, ich habe mich mal so gefühlt und möchte das nicht mehr. Auch das ist ein bisschen Blödsinn, weil beides, Regeln als auch Grenzen, können sowohl aus Erfahrung als auch aus Angst getroffen werden. Ich kann auch sagen, so, ich habe Angst vor dieser Situation, deswegen ist meine Grenze, dass ich mich da nicht hineinbegebe. Genauso kann ich sagen, ich war schon in dieser Situation, deswegen machen wir jetzt bitte die Regel aus, dass du das und das nicht mehr machst oder dass wir uns nicht mehr in diese Situation begeben und ich mich dann nicht mehr scheiße fühle. Also das eine hat mit dem anderen nicht so viel zu tun. Also wenn ich eine Grenze aufstelle, dann ziehe ich im Grunde Konsequenzen daraus für mich und es entstehen keine Konsequenzen für den Partner. Im übertragenen Sinne schon, aber ich setze eine Grenze und an die halte ich mich. Mein Partner muss dann nichts tun in dem Moment. Oh doch, mein Partner muss was tun, nämlich auf die Dinge verzichten, die er oder sie gerne machen würde, wenn er oder sie mich nicht in diese Situation bringen will, dass ich dann bestimmte Konsequenzen daraus ziehe, die ultimativ vielleicht sein könnten, dass ich die Beziehung beende. Und das ist wieder das Gleiche wie eine Regel auch. Wenn ich sage, wenn du mit einer anderen Person schläfst, dann kann ich nicht mit dir zusammen sein. Das ist technisch gesehen eine Grenze, aber da die Sanktionierung so hart ist, also sowas wie, dann ist unsere Beziehung beendet, ist es eigentlich eine Regel, weil da habe ich ja keine Wahl. Eine Grenze lässt immer eine Wahl für die Person, etwas zu tun oder etwas zu unterlassen. Naja, die andere Person hat schon eine Wahl. Sie kann sich dazu entscheiden, trotzdem weiterhin mit anderen Menschen zu schlafen und dann ist die Beziehung zu Ende. Das ist zwar alles korrekt, aber das hilft überhaupt nicht. Denn was habe ich jetzt bis hierhin aus dieser Folge gelernt? Eigentlich, was eine Regel ist und was eine Grenze ist, aber im Prinzip, wenn ich ein Problem damit habe, dass mein Partner oder meine Partnerin mit anderen Menschen schläft, dann kommt es aufs Gleiche raus, wenn ich damit nicht klarkomme. Dann ist es völlig egal, ob ich das Ding Grenze oder Regel nenne. Es kommt aufs Gleiche drauf raus. Ich bin in der gleichen Situation. Oder vielleicht ist der Unterschied, dass es bei Regeln implizit passiert, also sowas wie, tu das nicht, Klammer auf, sonst verlasse ich dich, Klammer zu. Und bei Grenzen ist es tatsächlich so ausformuliert. Ist das wirklich gut, das immer auszuformulieren? Ich weiß gar nicht mehr genau, ob letzte oder vorletzte Folge ja schon mal gesagt, dass es gar nicht mal so gut ist, wenn man zum Beispiel jedes Mal darüber nachdenkt, dass die Beziehung zu jedem Zeitpunkt beendet sein könnte. Dann kann man sich einfach nicht entspannen. Und wenn ich Grenzen setze und sage, wenn du das machst, dann kann ich keine Beziehung mit dir führen. Wenn du das machst, kann ich keine Beziehung mit dir führen. Wenn wir in dieser Situation sind, kann ich erst recht keine Beziehung mit dir führen. Das macht irgendwie keinen Spaß, habe ich das Gefühl. Dann, also für mich fühlen sich diese Grenzen in dem Sinn viel härter an, als Regeln zu sagen so, hey, ich möchte nicht, dass du das und das machst. Ohne Klammer auf, sonst verlasse ich dich, Klammer zu. Ich denke, manche Grenzen sind auch nicht immer starr. Also Grenzen lassen sich auch verschieben. Regeln auch. Und das macht ja gerade eine gute Kommunikation aus, dass man auch über Dinge, die Bestand haben, neu verhandeln kann, wenn ich das möchte. Seien es nun Grenzen oder Regeln, das ist egal. Ja, hinter Regeln steckt ja auch nicht nur Angst, sondern eigentlich steckt hinter Regeln ja ein unausgesprochenes Bedürfnis. Und ich glaube, oft ist das den Menschen, die diese Regeln aussprechen, gar nicht selber klar, weil sie gar nicht so in sich hineinfühlen. Da ist so eine übermächtige Angst, die einen dazu treibt, eine Regel aufzustellen, um überhaupt das Gefühl auch im Vorhinein schon nicht fühlen zu müssen. Und Grenzen schaffen im Gegensatz zu Regeln mehr Vertrauen. Da kann ich zur Abwechslung mal wieder zustimmen. Das stimmt. Grenzen schaffen mehr Vertrauen aus dem einfachen Grund, weil ich das Gefühl habe, die Person ist ganz bei sich und weiß, was sie möchte und was sie nicht möchte. Wenn eine Regel aufgestellt wird, wie zum Beispiel, schlaf nicht mit jemand anderem bei uns in der Wohnung, dann weiß ich nicht, ob die Person, die diese Regel ausspricht, wirklich weiß, was dann passieren würde oder wie sie sich fühlen würde. Dagegen, wenn sie sagt, wenn du mit uns in unserer Wohnung schläfst, dann kann ich nicht mehr mit dir in diesem Bett schlafen. dann traue ich der Person, dass sie sich in die Situation hineinversetzt hat oder die Situation vielleicht sogar schon erlebt hat. Wir haben in der Vorbereitung auf die Folge auch aus dem Buch Schlampen mit Moral das Kapitel über Vereinbarungen gelesen. Und dort wird auch gesagt, dass eine Vereinbarung ein Kompromiss aus einer Regel und einer Grenze sein kann. Und dass es dort auch wichtig ist, Bedürfnisse zu respektieren und Grenzen zu wahren. Und das soll eigentlich verhindern, dass dass negative Gefühle auftreten. Ich glaube, es ist ein großer Trugschluss zu glauben, dass wenn ich nur die richtigen Regeln oder nur die richtigen Grenzen habe, egal was, dass dann keine negativen Gefühle mehr auftreten. Jede Beziehung hat eine Phase, in der mal negative Gefühle auftreten. Vielleicht, sage ich mal, die meisten Beziehungen oder fast alle Beziehungen. Und das bedeutet, dass man kommunizieren muss, dass man vielleicht Regeln oder Grenzen, was auch immer ihr für euch als richtig erachtet, neu setzt, weil sich vielleicht Bedürfnisse verändert haben. Und dass man vielleicht auch mal negative Gefühle zulassen muss und sich vielleicht mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen kann. Nicht so, dass man sich kaputt macht, aber ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, wenn ich nur die richtigen Regeln oder Grenzen habe, dann wird mir nichts passieren. Ein Beispiel aus dem Buch war, dass wenn ich ein negatives Gefühl bekomme, weil mein Partner oder meine Partnerin zu häufig jemand anderen sieht, dass dann eine Vereinbarung sinnvoll wäre, zum Beispiel wie häufig sich die anderen beiden sehen dürfen. Aber das ist eigentlich nichts anderes als eine Regel. Das ist keine Vereinbarung, sondern das ist eine Regel. Das heißt, ich möchte, um mein Gefühl nicht aushalten zu müssen, dass ihr euch nicht so oft seht. Nein, das ist nicht unbedingt eine Regel. Denn man kann es ja auch so sehen. Nämlich, wenn ihr euch weiterhin so häufig seht, dann werde ich mich emotional von dir distanzieren müssen. Das ist dann eine Grenze und die bewirkt im Prinzip genau das Gleiche, nämlich dass ich meinen Partner oder meine Partnerin vor die Wahl stelle, triffst du deine Affäre noch genauso häufig oder treffen wir eine Vereinbarung, bei der wir vielleicht einen Kompromiss oder Konsens, da geht es ja in einer anderen Folge nochmal drüber, finden und setzen wir uns vielleicht sogar zu dritt zusammen und schauen, wie wir für dieses Problem eine Lösung finden. Denn im Endeffekt geht es ja darum, egal wie man das jetzt nennt, ob man es Regel oder Grenze nennt, man muss ja immer etwas finden, was für die andere Person und für mich und vielleicht noch jemand Drittes Beteiligten tragbar ist. Ein guter Punkt zu Vereinbarungen fand ich noch, dass da stand, dass gegenseitiges Einvernehmen nicht unter Druck stattfinden kann. Das heißt, wenn zwei PartnerInnen sich hinsetzen und sagen, lass uns eine Vereinbarung aushandeln und einer der beiden kommt in eine emotionale Ausnahmesituation, weil vielleicht schon durch irgendwas vorher belastet ist oder sowas, dann kann man unter dieser Voraussetzung keine Vereinbarungen treffen. Kann ich genau so unterschreiben. Ein Punkt aus dem Buch war auch noch, dass Vereinbarungen nicht symmetrisch sein müssen und das fand ich total gut, weil Grenzen ja auch von Natur aus nicht symmetrisch sind. Also Menschen fühlen ja nicht gleich. Ich habe tatsächlich von Menschen gehört, die auch diese unausgesprochenen Regeln immer symmetrisch ausführen wollen. Das führt dann zu solchen komischen Situationen wie, ja, du hast ja jetzt mit zwei Leuten geschlafen, jetzt darf ich auch noch mit zwei Menschen schlafen, bevor wir hier eine neue Regel treffen. Und das ist natürlich ganz, ganz großer Quatsch. Bei mir war es in meiner letzten Beziehung so, dass für mich es total okay gewesen wäre, wenn mein Partner andere Frauen mit nach Hause bringt und dort mit denen schläft, Zeit verbringt, kuschelt, was auch immer. Aber für ihn war das andersrum nicht okay, wenn ich das gemacht hätte. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, ob man Regeln oder Grenzen aus Erfahrung oder aus Angst aufstellt. Und niemand von den beiden, also sowohl Jeannie als auch ihr Ex-Mann, haben das jemals erlebt in der Situation, dass jemand, dass der oder die andere jemand mit nach Hause gebracht hat. Und Jeannies Ex-Mann ist einfach von der einen Seite gekommen, nämlich von der eher ängstlichen, und Jeannie ist von der anderen Seite, nämlich von der eher offenen gekommen. Aber im Prinzip können sie beide nicht sagen, und Jeannie auch bis jetzt nicht, denn auch während unserer Beziehung ist das nie passiert, dass ich jemand mit nach Hause gebracht habe und sie alleine war. Während unserer Beziehung ist das auch nicht passiert, deswegen kann sie das auch jetzt nicht sagen, ob das wirklich okay wäre für sie. Das ist etwas, was ich Leuten auch immer mitgebe, die sagen, sie sind poly, aber haben noch keine Poly-Erfahrungen gemacht. Ich glaube, man kann sehr viel vorher durchdenken, das habe ich auch gemacht. Aber wie sich's anfühlt, das weiß man erst, wenn man wirklich in der Situation ist. Und das ist auch der Grund, warum sich Regeln und auch Grenzen immer wieder verändern lassen und immer wieder neu justiert werden müssen. Genau, und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist eine Regel immer du bezogen. Du darfst, du kannst, du sollst das und das tun. Und eine Grenze ist immer ich bezogen. Ein Beispielsatz wäre, ich tue das, damit es mir gut geht. Und hinter Grenzen stehen ja immer bestimmte Bedürfnisse. Und wenn man erstmal seine persönliche Grenze erkannt hat, dann kommt man auch leichter zu dem Bedürfnis, was dahinter steckt, und kann das mit seinem Partner oder seiner Partnerin kommunizieren und schauen, wie man nun mit dem Bedürfnis umgeht. Auch wenn natürlich jetzt Grenzen setzen statt Regeln aufstellen kein Allheilmittel ist, so ist es doch sehr, sehr sinnvoll, was wir hier von uns gegeben haben. Nämlich, dass wenn man diese Perspektive so verschiebt, indem man sagt, wo sind eigentlich meine Grenzen, anstatt welche Regeln hat unsere Beziehung, dass man dann sich eher fragt, was möchte ich eigentlich von dieser Beziehung, wie möchte ich mich fühlen, und so kann man viel besser verhandeln und in sich selbst gehen und wissen, was ich eigentlich von dieser Beziehung möchte. Ich glaube, das ist eine viel gesündere Art zu kommunizieren. Sie hat dann den Satz fallen lassen, Liebe ist eine Haltung. Und dann haben wir da den halben Tag drüber diskutiert und ich fand es total spannend. Und dieser Begriff ist mir wieder eingefallen bei Grenzen. Denn Grenzen, Selbstfürsorge, Selbstliebe, Grenzen zeigt auch eine Haltung. Also das heißt, dass ich mit mir im Reinen bin und weiß, wo meine Grenzen sind. Ich glaube, das kann sehr gesund sein. Und genau das meine ich damit. Anarchie heißt ja eigentlich, Herrschaftslosigkeit. Und ist im Endeffekt die Befreiung von aller Herrschaft. Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung und auch eine sehr wichtige Definition, was Beziehungsanarchie überhaupt heißt. Und ich habe neulich einen ganz schönen Instagram-Beitrag gefunden, in dem es darum ging, was eigentlich Relationship Anarchy und Relationship Libertarianism ist. Und die Quintessenz war, dass Relationship Anarchy ist die Befreiung von Herrschaft und Relationship Libertarianism, ich zitiere hier mal, from the word liberty meaning freedom from external control and or the freedom to do as one pleases without restrictions. Und das, was zwischen Jeannie und mir passiert ist, war häufiger eben Relationship Libertarianism. Und ich habe auch die Befürchtung, dass wir viel von dem, was dieser Begriff eigentlich impliziert, im Podcast verbreitet haben. Ich verlinke euch den Beitrag zu Instagram mit dieser Unterscheidung nochmal hier drunter in den Shownotes. Ja, ich glaube, also es fühlt sich sehr leicht an. Ich glaube, es ist ja auch leicht, wenn man nicht permanent darauf achten muss, Regeln einzuhalten, sondern einfach sein kann, authentisch sein kann, Bedürfnisse äußern kann. Natürlich war unsere Beziehung zu dem Zeitpunkt leicht. Es gab ja auch keine negativen Gefühle wie Eifersucht oder Verdruss oder Vernachlässigung oder etwas in der Richtung, die besprochen werden mussten. Also nur weil es keine Regeln gab, heißt es nicht, dass es nicht auch einen Zeitpunkt gab, an dem man auf die Bedürfnisse des oder der anderen vielleicht Rücksicht nehmen will oder möchte oder eben eine Abwägung treffen muss, inwieweit ich darauf Rücksicht nehmen muss oder nicht. Und das ist anstrengend und das kam natürlich. Jede Beziehung ist leicht, solange es keine Beeinträchtigung von außen gibt. Also ich würde nicht sagen jede, wahrscheinlich kann man sich auch Probleme selbst schaffen, aber wenn wir jetzt mal beim Thema Polyamorie bleiben, dann kann man sich ganz leicht als Polyamor identifizieren, wenn man selbst keine eigenen Beziehungen nach außen hat und der oder die Partnerin auch nicht. Und genau das war bei Jeannie und mir damals eben zu diesem Zeitpunkt der Fall. Wenn ich da die ganze Zeit im Kopf damit beschäftigt bin, zu überlegen, ist das jetzt okay, ist das jetzt die Regel, ist die Regel jetzt ausgedehnt oder breche ich die Regel gerade oder wie umgehe ich das jetzt so, dass es noch okay ist, dann bin ich ja gar nicht mehr frei. Die Gegenfrage ist, kann ich überhaupt frei sein, wenn ich mir gar nicht sicher sein kann, weil es keine Regeln gibt und diese Situation vielleicht vorher auch noch nie da war, wenn ich gerade auf einem Date bin, wie es meiner Partnerin geht, dann bin ich auch nicht frei, weil ich die ganze Zeit daran denke, wie geht's ihr? Man könnte damit argumentieren, wenn es eine feste Regel gibt und ich die befolge, dann ist mein Kopf freier. Und wenn ich gerade darüber nachdenke, was das für ein Aufwand ist, sich vorher diese ganzen Gedanken zu machen für Situationen, die wahrscheinlich nie eintreten, also Regeln aufzustellen für Situationen, die höchst unwahrscheinlich sind, dafür treten aber wahrscheinlich tausend andere Situationen ein, für die man sich keine Regeln aufgestellt hat. Wie kompliziert ist es dann überhaupt, eine Beziehung zu führen? Da kommt wieder unsere Tendenz zum Fatalisieren zum Vorschein. Wir nehmen immer das Schlechteste an, nämlich in dem Fall die Beziehung, weil der eine sagt so, okay, wir müssen jetzt alle möglichen Situationen durchsprechen, aber es ist viel sinnvoller zu sagen so, okay, an welcher Stelle sind wir denn jetzt und was wäre der nächste Step? Zum Beispiel, okay, du hast übermorgen einen Abend ein Date, was könnte da alles passieren? Wie fühle ich mich damit? So, was ist der nächste Schritt? Und man muss gar nicht alles durchspielen. Und ich glaube, das ist wirklich auch anstrengend, wenn man das versucht. Aber das, glaube ich, machen die wenigsten Beziehungen. Eigentlich hätte ich es vorher sagen müssen. Aber warum? Also, wenn wir davon ausgehen, dass Situationen einfach kommen können und man sie nicht beeinflussen kann manchmal und vorher nicht für jede kleine Situation eine Regel aufstellen kann, dann wäre es ja da im Moment logisch gewesen, da einfach hinterher drüber zu sprechen. Solche Situationen, wie Jeannie sie gerade berichtet, dass manche Dinge eben sich anders entwickeln oder manche Abende dann anders laufen, als man sich das vorgestellt hat, die sind ja auch okay und die werden ja immer wieder passieren. Nur, was ich gelernt habe, ist, dass ich mit einbezogen werden möchte. Und ich glaube, wenn sich Dinge anders entwickeln, als es vorhergesehen war, dann möchte ich als Partner, der nicht dabei ist, das Gefühl haben, dass ich damit einbezogen werde. Also zum Beispiel eine Nachricht, sowas wie, hey, bei uns geht es jetzt doch noch ein bisschen ab oder so, melde dich, wenn irgendwas ist. Und dann vielleicht später noch sowas wie, hey, wollen wir noch telefonieren oder so. Das kostet nicht viel, das sind 15 Sekunden, so eine Nachricht. Und ich weiß, was los ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was nicht entgegen von Regeln steht, dieses ich möchte gesehen werden. Denn man kann ja eine Regel für eine Situation ausmachen und dann tritt eine andere Situation ein und dann halte ich meinen Partner oder meine Partnerin einfach auf dem Laufenden. Das ist mir persönlich wichtig und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Was wie, sag mir vorher, wenn du mit jemandem schläfst und das ist ziemlich schwierig, weil manchmal weiß man das vorher nicht. Ja, manchmal weiß man das nicht, aber spielen wir die Situation nochmal durch. Ich bin auf einem Date, auf dem auf einmal mehr läuft und schreibe meiner Partnerin so, hey, gerade eben läuft ein bisschen mehr so, ich hoffe, du fühlst dich gut, melde dich, wenn was ist. Und ein paar Minuten später kommt vielleicht eine Nachricht oder ein Anruf mit sowas, hey, mir geht's gerade nicht so gut, können wir mal telefonieren? Dann telefonieren wir und wir besprechen dann einfach, was genau in uns gerade vorgeht. Und das kann natürlich gegensätzlich sein. Es kann natürlich sein, dass es meiner Partnerin damit ziemlich schlecht geht, dass ich jetzt vorhabe, mit jemand anderem zu schlafen und dass ich da total Bock drauf habe. Aber in dem Moment, in dem die dritte Person, nämlich die, die gerade nackt im Bett wartet, da auch mit einbezogen ist und wir sagen, okay, lass uns doch mal besprechen, wie wir von jetzt an damit umgehen, was wir jetzt noch machen, ob wir jetzt noch beide mit ihr telefonieren, ob sie vielleicht dazukommt und wir noch sprechen, ob ich nach Hause komme, bla bla. Gibt ja tausend Möglichkeiten, aber in dem Moment fühlt es sich, glaube ich, für mich am besten an und es würde sich auch für mich am besten anfühlen, wenn es mir damit schlecht geht. Wenn ich das Gefühl hätte, ich bin in diese Situation mit einbezogen, wenn die Person, die gerade nackt im Bett wartet, dann gestresst ist und sich beschwert, warum meine Partnerin jetzt gerade anruft und warum es ihr nicht gut geht und dass sie eigentlich nur einen schönen Abend haben wollte, dann weiß ich nicht, ob ich noch weiter mit ihr schlafen wollen würde, weil ich möchte Beziehungen führen, in denen sich die PartnerInnen auch gegenseitig füreinander interessieren, also für das Wohlergehen der anderen Person interessieren. Und ich stelle mir vor, dass wenn ich in der Situation wäre, dass wenn ich jemanden date, eine Frau date, die einen Partner zu Hause hat und mit dem telefoniert, weil es dem gerade scheiße geht, dann könnte ich auch nicht ruhigen Gewissens mit ihr was haben. Dann würde ich mir auch Sorgen um den Partner machen. Und ich glaube, das wünsche ich mir auch für mich. Wie ist unser Fazit? Braucht man jetzt Regeln in der Beziehung? Oder reicht es aus, Grenzen zu haben? Ja, wie wir festgestellt haben, können Regeln immer umgangen werden. Regeln können umgangen werden und Grenzen können auch ignoriert werden. Gerade bei Menschen, die Beziehungsanarchie leben, ist es ja so, dass die keine Regeln möchten, sondern lieber Grenzen hören möchten und Bedürfnisse kommunizieren. Ich glaube, auch das ist ein Trugschluss, davon auszugehen, dass es bei Beziehungsanarchie keine Regeln geben darf. Anarchie heißt ja die Freiheit von Herrschaft und ich glaube, sich von allen Konventionen frei zu machen, ist schon Anarchie. Und im Prinzip kann man ja selbst Regeln oder Vereinbarungen oder wie immer man das nennen will oder Grenzen treffen innerhalb der Beziehungen, die man gerade führt. Das ist, glaube ich, der Kern von Beziehungsanarchie, nicht, dass es keine Regeln gibt. Und ich glaube, wir gehen ganz stark in diese Richtung, dass wir uns nicht Polyamor bezeichnen, sondern dass wir eher beziehungsanarchistisch unterwegs sind. Vielleicht eine kurze Anmerkung dazu von mir. Das hat sich in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren bei mir auch verändert. Ich würde mich nicht mehr als beziehungsanarchistisch bezeichnen, sondern nur noch als Polyamor, weil ich mir schon wünsche, dass es eine Hauptbeziehung gibt mit Commitment, auf die man auch bauen kann. Wir fahren nämlich nach Berlin zu unserem lieben Freund Nils. Und der hat sich das Thema Trennungen gewünscht und mit dem sind wir nächste Woche quasi zu dritt am Mikrofon. Und die Folge über Trennungen ist auch die, die ihr nächste Woche hören werdet, zumindest wie ich sie kommentiere. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das fandet, die Folge über Regeln versus Grenzen, sowohl als ihr die Folge, die Originalfolge gehört habt, als auch was ihr von meinen Kommentaren jetzt haltet. Mich würde mega interessieren, wie sich dieses Konzept von Regeln oder Grenzen auf eure Beziehung ganz praktisch ausgewirkt hat. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare und wir hören uns nächste Woche. Stay tuned und bis dahin.